Fernbedienung als Evolution. Mal hören, was heute im Science-Tivo läuft. Ist das dazwischen geraten? Brett. Wenn ihr glücklich seid. Ich denke, die Amerikaner. Culture and Anarchy. Culture is a description of a particular way of life, which expresses certain meanings and values, not only in art and learning, but also in institutions and ordinary behavior. The analysis of culture. Culture as the production and circulation of meanings. Und für alle Schleckermäul. Baumhaus oder einem Mond. Zapping als Resultat der Entkopplung von Rezipient und Gerät durch die. Und meine Ehre da. The five major cultural processes which the book identifies are representation, identity. Das ist nicht wahr. Beschwert es sich bestimmt nicht über eine feuchte Windel in. Curse, it's a typical cultural artifact and a medium of modern culture, and through studying its story, one can learn a great deal about how culture works in our late modern society. Ich liebe dich, Schatz. Hat er wirklich Lust auf dich? Oder doch nur Durst auf Milch? It is a cultural object because it has been constructed through a range of meanings and practices. Aber ohne den Käse wäre der nicht so gut. Stellt uns auf eine harte Probe. Aber wir dürfen uns jetzt nicht unseren Ängsten hingeben. We're pink, we're blue, we're yellow if you're blonde. If you think for a moment about that object we call an economy, or that which we refer to as an organization, it seems obvious that when we seek to manage these entities, one of the first things we need to do is build a clear picture of what and how do these relate to each other, and how do they stick together and work. +3 bis -2. Alter, geht's noch? Wer sagt denn sowas? Economic and organizational discourse here is not simply a matter of beliefs, values and symbols, but rather a form of representational and technological, for example, cultural, practices that constitutes the spaces within which economic and organizational action is formatted and framed. Der mir. Zum einen wird der Seppende den ästhetischen Effekt seiner Rezeptionsweise genießen. Information. Mehr als 4. Stopp! Burger King. Deutlich geisteskrank. Cash. Zapping vergrößert den Abstand, den die einseitig auf Identifikation und emotionale Wirkung ausgelegten Bildschirmprodukte zu minimieren bemüht sind, und etabliert eine spielerisch-skeptische Haltung, die das Gebotene in seinem Wirkungsanspruch relativiert. Be uniform. Be liberated. Be old. Be new. There are no rules. Der Seppende hat für sich eine Art Tagtraummaschine installiert, die es ihm erlaubt, mit der eigenen Subjektivität umzugehen und die eigene Befindlichkeit zu regulieren. Und was nach außen als ein träumerisches, desinteressiertes Gleiten erscheint, ist tatsächlich ein effizienter psychischer Reinigungsvorgang, der den heterogenen Bilderstrom dazu benutzt, die eigenen inneren Bilder zu mobilisieren. Die Herzfrequenz des Fötus und seine. It's gonna be based on several factors. Du dir ein Imperium auf. Weihnachtsgeschenke eingekauft. Wenn ich war noch kurz bei einem von den beiden Typen. Die Geschichte der Fernbedienung hat eine gewisse Interessanz. Wir interessieren uns hier nicht für Bilder, mehr für Knöpfe und Strahlen, für das Dazwischen, was gemacht wird, für Erlebnisse. A distinctive set of meanings and practices. Wie für die Bären. In den Oktober nächsten Jahres hinein. Wenn Sie sagen, ich habe keinen Bock, direkt zu telefonieren, schicken Sie eine SMS. Mit der Fernbedienung nun ist dem Rezipienten eine völlig neue Möglichkeit an die Hand gegeben. Belästigt ihn, was er sieht, in irgendeiner Weise, so verfügt er nun über ein nahezu unerschöpfliches Reservoir zusätzlichen Materials, auf das er ausweichen kann und das vielleicht eine neuerliche, zumindest aber nicht dieselbe Unlust evoziert. When will they stop? A clue to the study of modern culture in general. Oder die EU konnten von der steigenden Transformations undergone by others are of crucial importance to us when we follow innovations, because they reveal that the unified actor is itself an association made up of elements which can be redistributed. Zunächst ist augenfällig, dass der Seppende nicht weiß, wohin springt, sodass am Punkt des Umschaltens eine spezifische Struktur der Überraschung entsteht. Wenn ihr glückliche Zettel habt, ich denke. Informationscollagen DIY. Entsprechend berichten fast alle Seppenden, dass, sobald sie nicht allein vor dem Fernseher sitzen, ihre Rezeptionsweise auf ist das dazwischen geraten? Schalt mal zurück. Entschiedenen Widerstand stößt. Die Härte der Übergänge ist offensichtlich nur dann zu ertragen, wenn sie Produkt des eigenen Eingriffs ist, wenn der Impuls in der Hand den Wahrnehmungsapparat auf den Stoß vorbereitet hat. Die Schaltstelle betrachten, um Machtverhältnisse zu verstehen, inspiriert von INT. The fate of a statement is in the hand of others. Power is not a property of any of those elements, but of a chain. Man kann das Fernsehen ja als etwas verstehen, wo man dauernd kleine Puzzlestücke nimmt. Hier eine Szene, da ein Wetterbericht, da noch ein Werbeclip und diese als Zuschauer zusammenpuzzelt, um selbst auf neue Ideen zu kommen. Naja, weiterdenken. Fernbedienung als Teil einer Kette. Beobachten Sie sich mal selbst. Was hätten Sie denn gerne? Was möchten Sie wissen, tun, erleben, fühlen und wollen Sie dafür aufstehen? Wir nicht. Wir schätzen Bequemlichkeit und Kleinteiligkeit. Wir lieben unsere Freiheit und sind der Illusion von Individualisierung mit Haut und Haaren verfallen. Wir sind so gespannt auf das Internet der Dinge. Smart.